Neapel. Puppen und Puppenspiele. 1930 las man in Italiens erster großer Enzyklopädie, der Enciclopedia Treccani, unter Camorra den folgenden Eintrag. Die Camorra war eine Vereinigung von Männern aus der Unterschicht, die mit erpresserischen Mitteln die Lasterhaften und Feigen dazu nötigten, ihnen Tribut zu zollen. Die Ausbildung eines sittlichen Empfindens sowie die verbesserten Lebensverhältnisse konnten die Camorra am Ende besiegen. Nur das Wort besteht bis heute und bezeichnet ein schimpfliches oder schikanöses Verhalten. Die Camorra war tot. Diese stolze Behauptung entsprach ausnahmsweise der Wahrheit, nicht den Propagandazwecken des faschistischen Regimes. Während die Gangster Kalabriens die gesellschaftliche Leiter emporgestiegen waren, bis sie mit dem Staat verschmolzen, ließen die Camorristi in Neapel die Gosse nie ganz hinter sich. Weil sie nicht mit dem politischen Schutz rechnen konnte, den die Mafias in Sizilien und Kalabrien genossen, war die Camorra verwundbar. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs war die ehrenwerte Gesellschaft, zumindest in Neapel, am Ende. In den späten 1940er Jahren war ein kleines Theater dort einer der wenigen Orte, an denen das Wort Camorra regelmäßig fiel, das San Carlino, das einzige noch existierende Puppentheater der Stadt. Das Puppentheater war in Sizilien und Süditalien über ein Jahrhundert lang beliebt gewesen. Seine klassischen Geschichten erzählten von Edelmut und Verrat unter den Rittern Karls des Großen, die gegen die Sarazenen kämpften. In Neapel hatte die Bühne eine Spezialität zu bieten. Geschichten von Edelmut und Verrat in der Welt der ehrenwerten Gesellschaft. Die Handlungen wiederholten sich. Camorristi, die blutige Gelübde ablegten, sich duellierten oder Marionettenmädchen vor Schande bewahrten. Gut gegen Böse, rechtschaffene Entrüstung gegen die prickelnde Lust an der Gewalt. Alle kannten die Helden der Camorra. Den Gentleman-Ganoven Don Teofilo Sperino ebenso wie den mächtigen Boss Ciccio Cappuccio. Den verschlagenen Nicola Jossa, der immer wieder gegen den mächtigsten Camorrista von allen intrigierte, Salvatore de Crescenzo. All diese Marionettenhelden und Schurken waren einmal reale Gangster gewesen, keine grell bemalten Puppen. Wahre Ereignisse aus der Geschichte der Camorra des 19. Jahrhunderts erstanden auf der Bühne des San Carlino zu neuem Leben. Vor dem Theater, in den zerbombten Straßen von Neapel, war die echte, ehrenwerte Gesellschaft seit mehr als 30 Jahren nicht mehr gesehen worden. In den Jahrzehnten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist die ehrenwerte Gesellschaft neu erstanden und hat sich eine neue Identität zugelegt. Sie ist heute stärker und verschlagener denn je. Ein Camorrista von heute gehört nur einem der vielen strukturierten, aber oft instabilen Gangstersyndikaten an. Die Camorra ist daher nicht ein einzelner Geheimbund wie die Mafias in Sizilien und Kalabrien, sondern eine große, sich unentwegt verändernde Landkarte aus Gangs, die verschiedene Territorien in Neapel und der Region Kampanien beherrschen. Wie die ehrenwerte Gesellschaft von einst leben diese Organisationen von Schutzgelderpressung und Schwarzhandel. Allerdings sind sie ungleich erfolgreicher darin, staatliche Einrichtungen, Politik und Wirtschaft zu unterwandern, als die ehrenwerte Gesellschaft von einst. Für die Zuschauer im San Carlino in den späten 1940er Jahren wäre eine solche künftige Ausprägung der Camorra eine höchst unwahrscheinliche Perspektive gewesen. Ganoven trieben natürlich auch im Nachkriegs-Neapel ihr Unwesen, doch hatten sie weitaus weniger Macht als heute oder als die Gangster Siziliens und Kalabriens. Neapel war eine Stadt, die sich weigerte, das C-Wort im Munde zu führen, es sei denn im Zusammenhang mit der Vergangenheit. Kurzum, Neapel besaß sowohl seine eigenen Ganoven als auch spezielle Methoden, deren Existenz auszublenden.